Für die uneingeschränkte Anerkennung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils, so lautet der Titel der Petition, die katholische Theologinnen und Theologen gemeinsam mit in der Kirche tätigen Laien, Priestern und Ordensleuten zu Beginn des Jahres initiiert haben. Ein etwas sperriger Titel, geht es doch in erster Linie um die Fortentwicklung der Ökumene, also dem Dialog mit anderen Religionen und vor allem um den Umgang der katholischen Kirche mit der umstrittenen Piusbruderschaft. Die Rücknahme der Exkommunikation einiger Piusbrüder habe beim Kirchenvolk das Fass zum Überlaufen gebracht, erklärt Sabine Grabmeier, stellvertretende Vorsitzende des Laienverbandes Wir sind Kirche. Der Verdruss am Reformstau und auch am Rückbau der Konzilsreformen im Kirchenvolk, der war schon lange spürbar. Was jetzt passiert ist, hat wirklich die Menschen wieder auf die Barrikaden gebracht. Vor allem die Äußerungen des Piusbruders Richard Williamson. Gestern fand der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch, diesbezüglich deutliche Worte. Er hat ganz klar nicht das, was er dort gesagt hat, zurückgenommen, hat auch nicht sein Bedauern über seine Äußerung zum Ausdruck gebracht und hat auch gar nicht in diesem Sinn für diese Äußerung um Vergebung und Verzeihung gebeten. Das genügt keineswegs für eine Rehabilitierung dieses Mannes und für einen Weg mit ihm und für ihn in der katholischen Kirche. Die einzig mögliche Konsequenz, so Zollitsch, die Exkommunikation tritt wieder in Kraft. Klare Worte vom deutschen Klerus. Da haben wir uns sehr gefreut und wir hoffen, dass das auch in Rom gehört wird. Also das ist uns ganz, ganz wichtig, dass eben Rom endlich auch mal die Bischofskonferenzen in der Welt ernst nimmt. Und deshalb ist es, denke ich, auch wichtig, dass das Kirchenvolk sich in diesem Punkt auch hinter die Bischöfe stellt. Derselben Meinung ist auch Rupert Neudeck, Philosoph, Theologe und Gründer von Kap Anamur und Grünhelme e.V. Es ist außerordentlich erfreulich, dass das Kirchenvolk in dieser Frage so viel Zoff macht, so viel Mut hat, Zoff zu machen. Ich weiß nicht, ob das Wort theologisch erlaubt ist, aber ich nehme es wieder einfach. Allerdings gehen ihm die bisherigen Handlungen der Kirchenoberen nicht weit genug. Ich erwarte von meinen Bischöfen mehr als bisher. Wir Deutschen können nicht ertragen, dass es wirklich möglich gewesen ist, dass ein Shoah-Leugner immer noch mit dem schmückenden Beiwort und Titel Bischof herumrennt. Bezogen auf das Zweite Vatikanische Konzil, bei dessen Verabschiedung 1962 eine besondere Aufbruchsstimmung herrschte, so der Theologe, diagnostiziert Rupert Neudeck extreme Trägheit. Jetzt haben wir ja nicht nur eine Fortsetzung einer Verspätung, sondern wir haben geradezu einen Rückwärtsgang. Es geht nicht nur nicht vorwärts, es bleibt nicht nur stehen, sondern es soll wieder zurückgehen. Genau das wollen die Initiatoren mit ihrer Petition verhindern. Bisher haben weltweit mehr als 36.000 Menschen unterschrieben. Am Nachmittag wird das Zwischenergebnis der Petition an den Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer, übergeben.